Also spielt ihr jetzt einfach nicht mehr mit? Das kann man doch nicht machen. Los, geht nochmal los. 1, 2, 3, 4. Musik.